Lieber Gott, lehre ihn nicht zu denken. Hilf ihm, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Lass ihn nicht alles in Frage stellen. Jedenfalls nicht zu sehr. Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute Glaube, Arbeit, Feinderklärung, Entzauberung einer Lichtgestalt. Dr. Martin Luther, Stifter deutschen Glaubens, Moralist, Hassprediger. 2017 war ja das Lutherjahr. Vor 500 Jahren soll der Reformator seine Thesen an eine Kirchentür genagelt haben. Aber war der mutige Streiter für Gerechtigkeit, von dem Religionsunterricht und deutsche Filmkunst noch heute erzählen, nicht doch nur ein gefährlicher Eiferer und Fanatiker? Einige kritische Stimmen zum Lutherjahr werden wir heute hören. Jörg Bergstedt, Andreas Fröse-Caro, Hartwig Hohnsbein, Benjamin Ortmeier, Ulrich Prehn, Maximilian Steinhaus und andere. Und in den letzten 50 Minuten der kommenden zwei Stunden noch ein leicht gekürzter Vortrag von Carsten Krampitz mit dem schönen Titel Jedermann sei untertan. Man kann, glaube ich, Luthers Bedeutung, und die ist ja auch sozusagen über die Jahrhunderte hinweg, die ist ja nie verschwunden. Also Luther als Lichtgestalt, mit seinen Verdiensten um die deutsche Sprache, mit der Bibelübersetzung, das sind ja Dinge, die sozusagen gar nicht in Frage stehen. Wenn man sich aber dann eben auch mal anguckt für eine bestimmte historische Epoche, und das sind eben 12 Jahre, es sind besondere Jahre, Diktaturbedingungen, wie dann Zeitgenossen wie etwa Dietrich Bonhoeffer sich tatsächlich, man kann sagen, innerlich mit sich ringen, mit Luther abkämpfen. Das wird sicherlich nach 1945 in den Folgejahren sozusagen für die ganze deutsche evangelische Kirche auch so gewesen sein. Dafür gibt es auch verschiedene Belege, dass die sich natürlich fragen mussten, hat nicht sozusagen das, was man deutsches Luthertum nennt, in diesen Jahren und auch schon davor im Kaiserreich eigentlich schon total politisch versagt. Das sind natürlich Fragen, die zur Gegenwartsbestimmung, glaube ich, immer eine Rolle spielen, also auch heute. Also auch heute müsste man sich ja fragen, was bedeutet eigentlich Luther und Luthers Erbe heute? In Deutschland wird gefeiert, jedenfalls in den nicht-katholischen Gebieten. 500 Jahre Reformation. Ein kleiner Geistlicher nimmt seinen Mut zusammen und nagelt Thesen an seine Kirchentür, die der mächtige Papst nicht mehr wegbekommt. Diesmal gelingt es nicht, den Mann auf den Scheiterhaufen zu bringen. Endlich mal ein unbelastetes, ein großes Kapitel in der deutschen Vergangenheit. Bleibt nur daran zu erinnern, dass es so nicht stimmt. Martin Luther war keineswegs eine Lichtgestalt, auch nicht, wenn man berücksichtigt, dass vieles, was er tat und sagte, in seiner Zeit eher normal war. Daran sei hier mit ein paar Zitaten erinnert. Gegen die aufständischen Bauern verfasste er die von Mordaufrufen triefende Schrift wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Eine Textprobe. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss. Entschuldigend wird dazu heute vorgebracht, dass Luther seine Schrift unter dem Eindruck einer von aufständischen Bauern vollbrachten Bluttat schrieb. Doch das war eher ein Einzelfall. Während Luther über die von ihm legitimierte Gewalt gegen die Bauern konsequenterweise schwieg. Als Reformator hätte sich Luther ja auch von der Hexenverfolgung abwenden können. Es gab auch zu Luthers Zeiten eine Minderheit unter den Theologen, die den Hexenglauben ablehnten. Unter anderem, weil die Zauberei der Allmacht Gottes widerspreche. Auch war die Hexenverfolgung noch ein relativ neues Phänomen. Doch Luther festigte den Hexenglauben, was mit dazu beitrug, dass im Deutschen Reich weit mehr Hexen hingerichtet wurden als in anderen Ländern. Unser Reformationsheld sagte dazu in einer Predigt: Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder. Sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Für die deutsche Geschichte nicht ohne Folgen war Luthers Verhältnis zu den Juden. Zuerst glaubte er an die Möglichkeit, sie zum Christentum zu bekehren und schrieb eher freundlich über sie. Als der massenhafte Übertritt zum lutherischen Christentum ausblieb, verschärfte sich sein Ton. Am schlimmsten war seine Schrift von den Juden und ihren Lügen. Zitat: Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß. Geld und Gut gewinnen, sitzen derweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen seien. Sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Und weiter im Text: Warum soll es also vor allem den Fürsten nicht gestattet sein, so ausgesprochene Feinde, so grimmige Bestien auszustoßen? Warum sie nicht aus den Gebieten der Christen austreiben? Man muss jenen ekelhaftesten Auswurf in kümmerliche Finsternis versinken lassen. Auch wenn man diesen unendlichen Pöbel von Beschnittenen unter den Christen nicht mehr duldet, wird es immer noch viele von diesen Scheusalen geben, die sich unter den Heiden herumtreiben können. Luther sprach sich für eine, wie er schrieb, scharfe Barmherzigkeit gegen die Juden aus, die in den folgenden Handlungsanweisungen für die Fürsten gipfelte: Ihre Synagogen niederzubrennen, ihre Häuser zu zerstören und sie in Ställen und Scheunen wohnen zu lassen, ihnen ihre Gebetbücher und Talmudim wegzunehmen, ihren Rabbinern das Lehren bei Androhung von Todesstrafe zu verbieten, ihren Händlern das freie Geleit und Wegerecht zu entziehen, ihnen das Wuchern, also Geldgeschäfte, zu verbieten, all ihr Bargeld und ihren Schmuck einzuziehen und zu verwahren, den jungen, kräftigen Juden Werkzeuge für körperliche Arbeit zu geben und sie ihr Brot verdienen zu lassen. Falls sich dies in evangelischen Ländern nicht umsetzen ließe, bliebe nur die Juden wie tolle Hunde zu verjagen, so der Reformator. Auch hier wird gesagt, Luther sei eben ein Kind seiner Zeit gewesen und auf die totalen Judenvertreibungen aus England, Frankreich und Spanien, Portugal und anderen Ländern wird verwiesen. Nur der osmanische Sultan und das Königreich Polen nahmen die Vertriebenen auf. Doch nicht überall in Deutschland wurde die jüdische Bevölkerung vertrieben. Luthers Aufrufe zur Unterdrückung oder Vertreibung der jüdischen Bevölkerung fand bei den zahlreichen protestantischen Fürsten kaum Gehör. Erst in den Jahren 1933 bis 1945 wurden Luthers Äußerungen gegen die Juden wieder gerne zitiert, und zwar sowohl von den Nazis wie von evangelischen Geistlichen. Julius Schleicher, der Herausgeber des nationalsozialistischen Hetzblattes Der Stürmer, berief sich in seiner Verteidigungsrede beim Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg auch noch ausdrücklich darauf, dass auch Luther in Nürnberg vor Gericht gestellt worden wäre. Die Juden sind rechte Lügner und Bluthunde. Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz vor dich schlagen und frei und sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Was wollen wir nun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden? Das schrieb Martin Luther in seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen etwa 5 Jahrhunderte vor heute. Luthers Judenfeindschaft wurde in der Zeit des Nationalsozialismus vereinnahmt, um die Ideologie der Nationalsozialisten da zu untermauern. Vielleicht fangen wir ruhig 1933 an. Und vielleicht müsste man auch dazu sagen, dass nicht nur die Nationalsozialisten, also nationalsozialistische Politiker und Ideologen, sich auf Martin Luther in dieser Zeit bezogen, sondern natürlich auch das ganze christliche Kirchenvolk, die nicht unbedingt alle Nationalsozialisten waren. Und dieses christliche Kirchenvolk hatte es natürlich auch schon vor 1933 gegeben und sie hatten sich auch vorher schon auf Luther bezogen. Man hatte sich auch Luthers antijüdischer Spätschriften durchaus auch schon vor 1933 erinnert. Also zum Beispiel einer der führenden Luther-Forscher, Georg Buchwald, brachte schon für die Innere Mission Dresden 1931 zwei der wichtigen Schriften, der antijüdischen Spätschriften Martin Luthers raus, die eine von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543, es gibt noch eine zweite, die werden eben schon 1931 herausgebracht in so einer Art, ja man kann sagen vereinfachten Form, in Auszügen, zum Teil kommentiert. Das ist also eine schwierige Angelegenheit, sozusagen das alles nur auf die Nationalsozialisten und nach 33 zu fluchten. Aber 1933 und 1934 hat es zwei spezielle Anlässe gegeben, sich in Deutschland nochmal speziell an diesen Reformator Martin Luther zu erinnern. Das ist eben zum einen der 450. Geburtstag Luthers, der in den November 1933 fiel. Und den wollte man eben sozusagen auch schon länger geplant im ganzen Reich mit Feiern zu einem deutschen Luthertag 1933 gedenken. Und der zweite Anlass war, dass sich im Jahr 1934 die Bibelübersetzung durch Luther zum 400. Mal jährte. Also das waren schon mal zwei äußere Anlässe, sich an den Reformator zu erinnern in Deutschland. Man kann, glaube ich, sagen, dass, das habe ich ja schon versucht zu sagen, seit 1931 die Vereinnahmungen sozusagen durch Theologen, durch Publizisten stattfinden. Das nimmt aber dann im Laufe der Jahre 33, 34, 35, 36 durchaus immer wieder stark zu. Es gibt eigentlich immer wieder diese, ich will mal sagen, Luther-Leitausgaben der antijüdischen Spätschriften. Und das kulminiert, das ist ganz klar, das ist auch sozusagen ein zweites Schwerpunktjahr außer 1933, ist das Jahr 1938, als man sich in dieser Schriften als man an diese Schriften ganz konkret erinnert, an vor allen Dingen an die Schrift von den Juden und ihren Lügen von 1543, anlässlich der Novemberpogrome. Und das tut vor allem der thüringische Landesbischof, also der höchste Kirchenführer in Thüringen, indem er 1938, knapp 14 Tage später kann man sagen, eine Schrift herausbringt, auf der gar nicht mehr sein Name steht, sondern nur noch die Zeile prangt, Martin Luther über die Juden, weg mit ihnen, Ausrufezeichen. Und dann wird eigentlich der ganze Maßnahmenkatalog, der historische Luther sozusagen, mit seinen Maßnahmen der scharfen Barmherzigkeit, wie es bei Luther heißt, gegenüber den Juden, wird dann tatsächlich auch korrekt wiedergegeben. Und da geht es dann eben wirklich vom Niederbrennen der Synagogen, der Zerstörung ihrer Häuser, der Konfiskation jüdischer Schriften, ein Lehrverbot für Rabbiner, was gefordert wird und Luther schon gefordert hat, Aufhebung des freien Geleits, Verbot des Zinsnehmens, Konfiszieren des Eigentums, des jüdischen Eigentums. Und da wird einem dann schon einiges deutlich: Zwang zur Handarbeit und bei mangelndem Erfolg dieser Maßnahmen die Vertreibung der Juden. Die Situation ist so, dass eben mit verschiedenen Denkfiguren die Jugendlichen in Deutschland indoktriniert wurden. Und eine der Denkfiguren, das wissen wir, ist die Judenfeindschaft. Und in einem Rahmen der Judenfeindschaft war es den Nazis von Anfang an wichtig, auf große Deutsche zu verweisen, die eben dafür stehen, dass schon immer gegen die Juden vorgegangen werden musste. Und in diesem Rahmen hat insbesondere die Hochschule für Lehrerbildung, ein Herr Professor Pauls, und auch viele andere, die alten Schriften von Martin Luther, die judenfeindlichen Schriften, wieder aufgelegt in kleinen Formaten. Und das spielte insbesondere 38, 39 eine große Rolle. Der 10. November war ja nicht nur der Geburtstag von Martin Luther, sondern auch der Tag oder die Nacht davor des Novemberpogroms. Und diese Beziehung wurde ausdrücklich hergestellt. Und es geht hier um die Indoktrination einerseits durch Schulen, andererseits durch die Hochschulen und durch das gesamte Netz der sogenannten deutschen Christen oder positiven Christentum-Leute, die die Schriften von Luther genutzt haben. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass wahrscheinlich in der nationalsozialistischen Bewegung relativ wenig das christliche Ethos eine Rolle gespielt hat, sondern eher sozusagen Rekurs auf heidnischen Glauben und so weiter genommen wurde. Wie kannst du dir denn erklären, dass es heute gänzlich, wenn man so will, die andere Seite Luthers genauso unbedenklich hochgehalten werden kann? Also woher kommt dieses Selbstverständnis, das heute so aufzuarbeiten und dann im Zweifel natürlich auch zu vermarkten? Also zuerst glaube ich, dass der Hauptstream, die Hauptrichtung in der NS-Ideologie das positive Christentum war, wie es in Paragraph 24 der NSDAP festgelegt wurde. Das waren natürlich taktische Gründe und es ist ziemlich egal, ob sie nun wirklich gläubige Christen waren, die Massenmord begangen haben oder nicht, vermutlich doch nicht. Aber die offizielle Linie war, mit der katholischen evangelischen Kirche keine Favoriten zu schaffen, sondern beide gleichzeitig so zu behandeln, wie sie eben zum NS-System stehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich anzubieten. Und da war Martin Luther schon von entscheidender Bedeutung und das war denen dann egal, ob da ein bisschen Christentum oder Religion oder so dabei war. Denn für das deutsche Volk musste man ja gut sein und das war der entscheidende Punkt bei Martin Luther, unabhängig von der Judenfeindschaft. Er hat das Germanentum mit dem Christentum verbunden, das ist die offizielle Lesart, und das Germanentum habe dann gewonnen, sagen die einen. Ernst Krieg, ein Professor der Erziehungswissenschaft, der in Frankfurt am Main Rektor der Goethe-Universität war, und die anderen sagen, es war eine gute Synthese, wo beide gleichberechtigt waren. Aber das sind Feinheiten. Der Kern, warum das heute hochgehalten wird, das hängt natürlich damit zusammen, dass Martin Luther heute als Werbefigur wie Goethe in Frankfurt dient. Er ist einfach, das ist ja bei historischen Persönlichkeiten oft so, unabhängig von irgendwelchen historischen Forschungen oder der Wahrheit, was immer das auch sei, wird er benutzt. Und ich glaube, dass das entscheidend ist und nicht ideologische feine Überlegungen. Es ist wirklich eine Marketingstrategie. Ich denke, seine Wirkungsmächtigkeit war eine hundertfache. Die Argumentationen sind bekannt gewesen, auch vor Luther. Er hat sie zusammengefasst und in sehr, sehr populärer Weise aufgefordert, dass man die Synagogen der Juden ansteckt. Das ist so massiv vorher von einer bedeutenden Persönlichkeit nicht gesagt worden. Er hat auch vorgeschlagen, und jetzt gibt es diese 7 Maßnahmen in dem Luther-Buch von den Juden und ihren Lügen und in anderen Publikationen, dass man die Talmuds verbrennt und so weiter. Das waren also schon ganz klar handlungsorientierte Aufforderungen, die bisher in dieser praktisch orientierten Weise der Judenfeindschaft von einem sogenannten Theoretiker oder führenden Kopf nicht verwandt wurden. Und ich denke, dass die Judenfeindschaft bei Luther natürlich historisch damit zusammenhängt, dass damals die Bauern sich erhoben haben. Das sind die 2 großen Punkte. Die Bauern soll man totschlagen, wenn sie rebellieren. Und die Sündenbockfunktion hatte Luther damals mit den damaligen Feudalen schon sehr gut erkannt. Und das ist sehr interessant, dieses Zusammenspiel gegen diese Rebellion, gegen revolutionäre Bauern, gegen Türken und gegen Juden. Also da haben wir ein ganzes Paket, was auch in dieser Zusammenstellung neu war. Das hing mit den Bauernkriegen zusammen. Das heißt, eine in sich geschlossene, logische, reaktionäre Grundlinie bei allen Passagen, wo man sagen kann, sie sind im Einzelnen ja gar nicht schlecht, warum rülpset und furzet ihr nicht, habt es euch nicht geschmacket oder solche Sprüche, das kann ja alles nett und gut sein. Aber das als Vorbild für heute zu nehmen, danach eine Universität zu benennen, das ist die Fragestelle, auf die ich gerne noch kommen würde, weil ja auch in der DDR die Diskussion über Luther 2 Phasen hatte und sie offensichtlich die Universität auch nicht umbenannt haben. Ich meine, die Universität ist 1933 so genannt worden. Und diese ausgesprochen feindlichen Argumentationen von Martin Luther, richtig, Mordaufforderungen und so weiter, das, finde ich, ist unerträglich, ob er nun was Richtiges nebenbei gesagt hat oder nicht. Ich denke, dass es eben jetzt mal darum auch geht, aufzulisten, welche Gründe gibt es, dass man sagen kann, man muss Luther wirklich in Ruhe diskutieren, die Übersetzung, die Bibelübersetzung, dass er sich um das Hebräisch bemüht hat und all die Dinge, hat ja dazu geführt, dass auch verschiedene jüdische Gelehrte seiner Zeit zuerst dachten, Mensch, der Mann ist gut, der räumt da mit diesem reaktionären Vatikan auf, also mit dem Papst. Und das sind alles ganz interessante Fragen, wie man sich täuschen lassen kann, wie das Prinzip Hoffnung halt nicht funktioniert. Diese Vorstellung, dass der Luther da eben doch mit der katholischen Kirche aufräumt, ich meine, das ist heute bei jedem Schulkind im Kopf. Der war gegen Wucher, der war gegen Ablasszahlungen. Und diese Verbindung, dass er gegen diese Päpste waren, die angeblich laut Nazis dann eben auch alle verjudet waren, dieser Zusammenhang, der schwelt so unterirdisch immer in Diskussionen, bei diesem natürlich berechtigten Kampf gegen Ablasszahlungen. Das Gefährliche, wäre Luther jetzt nur ein Riesenreaktionär, wäre das Problem nicht so groß. Ja? Er hat eben auch diskutable Aspekte in seinem Werk, die damals viele Leute auch getäuscht haben oder die Hoffnung hatten. Und umso wichtiger ist, denke ich, dass eine offene Diskussion geführt wird, und die ist nicht möglich, wenn eine Universität nach jemand benannt wird. Wie will ich dann wirklich offen diskutieren? Ich kann nur offen diskutieren, die einen sind dafür, dass der Name aberkannt wird, und die anderen sind dafür, dass der Name beibehalten wird. Aber erstmal ist so eine Vorgabe, eine Universität wird nach einem Mann benannt, Mensch, das ist doch ein ganz guter Kerl. Das finde ich so gefährlich. Ja, das Spannende ist, dass Luther tatsächlich alles, was er da macht, also sein Hass auch auf die Juden und auf viele, viele, viele andere Teile der Bevölkerung, tatsächlich theologisch ableitet, ein fundamentalistisches Bibelverständnis hatte. Das hat in der damaligen Zeit ja auch zu seinem Konflikt mit dem Papsttum geführt, dass er der Auffassung war, dass die Bibel andere Sachen sagt, als das, was der Papst sagt, was ja auch stimmt. Und Luther hat alles, was er gemacht hat, auch seinen Konflikt mit dem Papst, das war immer die Aussage, dass er die Bibel besser versteht als alle anderen. Also er hat quasi so ein bisschen von sich selbst angenommen, dass er die richtige Auffassung von der Bibel hat. Also er quasi der Verkünder von Gottes Wort ist und nicht der Papst. Der würde sich irren und müsse deshalb vom Teufel sein. Und alles, was Luther gemacht hat, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, war immer, dass er gesagt hat, das eine kommt von Gott und das andere, alles, was ihm nicht passt, ist vom Teufel. Also die Juden und die Türken und die Hexen und die Abtrünnigen, selbst seine eigenen Leute, die eigentlich mit ihm gekämpft hatten gegen das Papsttum und für ein anderes Verständnis der Bibel, aber sich dann in Details mit ihm irgendwann mal auseinanderentwickelt haben, hat er dann immer gesagt, die sind vom Teufel und die Philosophen, die sind vom Teufel. Also ein krasser christlicher Fundamentalismus mit enormen Eliminationsideen für alle die abweichen. Im Grunde muss ich ehrlich sagen, genau die Ideologie, die wir heute bei sowas wie dem Islamischen Staat oder sowas, beim IS oder so etwas verteufeln, wird bei Luther abgefeiert. Ja, ist das alles wirklich nur Theologie oder ist da oft auch Strategie dabei, wenn er zum Beispiel Thomas Münzer oder halt andere Reformatoren dann halt verteufelt und die gegen die Bauern hetzt, die dann niedergemacht werden? Naja, man kann beides bei Luther erkennen. Das eine ist ganz klar, wenn er sich nicht mit den Kurfürsten verbündet hätte, dann wäre er einfach auf den Scheiterhaufen gelandet und einfach vorbei. Das in der damaligen Zeit musste man sich mit irgendjemandem verbinden, sonst wäre ihm das passiert, was die ganzen Leute, die er ja auch auf den Scheiterhaufen gebracht hat, dann halt ihnen passiert ist. Aber das ist nicht alles. Also dieses taktische Verständnis, das konnte man gut sehen an seinem Verhalten zu dem Landgraf Philipp hier in Marburg, der hier in Mittelhessen sehr abgefeiert wird. Dieser Landgraf gehörte zu den großen Unterstützern von Luther und hat etwas gemacht, was mit der Bibel einfach nicht in Einklang zu bringen ist. Aus der heutigen Zeit würde man vielleicht sagen, naja, also das ist jetzt vielleicht gar nicht das Drama, das zu der Bibel nicht passt. Aber Luther hat ja gesagt, die Bibel, der hat jedenfalls eine Doppelehe geführt. Und Luther hat die anerkannt, hat also genau da gesagt, das ist okay, dass du zwei Frauen hast und so weiter. Obwohl er ansonsten eher der Auffassung war, dass so etwas vom Teufel. Also hier sieht man ganz klar taktische Spielchen von Luther, dass er sich verbündet hat mit der Obrigkeit, um gegen andere Teile der Obrigkeit zu gewinnen. Aber das ist nur der eine Aspekt. Das andere ist wieder seine Theologie. Er leitet ganz dramatisch aus der Bibel ab, dass alles ja von Gott kommt. Und deshalb gibt es ganz beeindruckende Sätze von ihm immer wieder in den Schriften. Und das ist auch nicht etwas, was erst in den Spätschriften kommt. Nämlich der Mensch müsse die Obrigkeit anerkennen unter allen Bedingungen. Also er sagt, selbst wenn es ein Tyrann ist, selbst wenn die Obrigkeit, also der Kaiser oder wer auch immer, sein Ketzer wäre oder seinen Pflichten nicht nachkommt oder ein Verbrecher wäre, dann sei das von Gott so gewollt und man müsse sich dem unterwerfen. Und auch wenn er das Volk, solche Begriffe hat er da natürlich damals benutzt, unterdrückt und so weiter und so fort, man dürfe sich nicht dagegen auflehnen. Und hier kommt er immer wieder mit seinen fundamentalistischen theologischen Weisheiten, die er meint, aus der Bibel abzuleiten. Wenn man so jemanden wie Thomas Münzer betrachtet, das ist ja erstmal jemand, der mit Luther paktiert hat und die zerstreiten sich dann an, man muss schon sagen, so Kleinigkeiten, so irgendwelcher Bibelauslegung, wobei es in diesem Fall, naja, bei Münzer ist es etwas mehr als eine Kleinigkeit, aber es gibt auch riesige Streitereien zwischen Luther und anderen, die eigentlich mit ihm die Reformation in Gang geschoben hat, wo es darum geht, wie das Abendmahl organisiert wird oder sowas, wo man heute sagen würde, hä, wo ist da der Punkt? Und die zerstreiten sich total und Luther fordert dann, dass die außer Landes gejagt werden, wenn die Glück haben oder halt gleich auf den Scheiterhaufen kommen. Bei Thomas Münzer geht es darum, dass Münzer auch aus der Logik, die er ja bei Luther gelernt hatte, mit der Bibel arbeitet und halt sagt, dass die Bibel eigentlich die Freiheit für alle will Und Luther hält dem wiederum Teile der Bibel entgegen. Das geht ja mit der Bibel. Da steht ja so viel Schrott drin, dass das jeder für sich benutzen kann. Und Luther bringt dann Gleichnisse, die sagen also, dass es Leibeigene und Sklavenhaltertum und sowas in der Bibel durchaus befürwortet wird. Und deshalb sagt Luther, ist der Aufstand der Bauern nicht erlaubt, weil das von Gott gewollt ist, dass es Leibeigene sind. Und dann wendet er sich halt gegen Münzer und gibt quasi eine theologische Legitimation für das Gemetzel, was dann stattfindet, indem er halt Münzer auch erklärt, als der sei vom Teufel, der sei der wahrhaftige Teufel. So einen Ausspruch gibt es über Münzer, auch hier wieder sein absoluter christlicher Vernichtungsfundamentalismus. Und dann gehen halt, die Obrigkeit geht dann auf die Bauern los mit der Legitimation von Luther im Hintergrund. Es ist sehr unwahrscheinlich, wenn man sich die historischen, das, was halt vorliegt an historischen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Fakten, weil so Wahrheiten gibt es bei Geschichtsschreibung nicht. Geschichtsschreibung ist immer eine Herrschaftsangelegenheit. Aber wenn man sich das anguckt, so spricht einiges dafür, dass wenn Luther sich nicht für das Niedermetzeln ausgesprochen hätte, dass das so auch nicht stattgefunden hätte. Ich muss jetzt zugeben, also was ich spannend fand bei Thomas Münzer war noch, als ich mich mit Luther beschäftigt habe und sein Verhältnis zu Thomas Münzer, mir schon auch aufgefallen, dass er Thomas Münzer nicht der Gegenheld, nicht der soziale Gegenheld zu Luther war, sondern ganz ehrlich, also dass sich die DDR den ausgewählt hatte, so als ganz tollen Hecht. Also da waren bei den Bauern ganz andere Leute unterwegs, die viel sozialer waren. Und eigentlich muss man sagen, dass Münzer spät eingestiegen sie auch für ein christlich-fundamentalistisches Projekt missbraucht hat. Dass der dann der Gegenspieler von Luther war, liegt daran, dass es eben ein theologischer Streit war. Aber die eigentlichen sozialen Aspekte oder so etwas der Bauernkriege, die kommen aus ganz anderen Quellen und aus den Bauernzusammenhängen eben selber. Thomas Münzer gehört da ja überhaupt nicht dazu. Naja, es war halt damals die Zeit, wo die Türken relativ stark nach Europa reindrängten und dann hat Luther hat sich, nachdem, wie ich das so wahrgenommen habe, jetzt nicht besonders intensiv damit beschäftigt, sondern hat da nur eben auch so ein Graus drin gesägt, dass der Teufel da jetzt heranrückt in Form der türkischen Heere und deshalb zurückgeschlagen werden muss. Er hat da meines Erachtens keine riesig umfangreichen Sachen gemacht. Da gibt es ein paar andere Bevölkerungsgruppen, die noch spannend sind zu erwähnen, wo Luther sich dezidierter geäußert hat und was etwas unbekannter ist, da sind einmal die Gebrechlichen. Auch hier hat Luther die Aussage getroffen, dass die, also was man heute als sogenannte Behinderte bezeichnen würde, auch hier hat Luther den Teufel am Werk gesehen, also dass er, was weiß ich, zum Beispiel, wenn Kinder sogenannt behindert auf die Welt kamen, dass der Teufel da das Kind ausgetauscht hätte und so weiter und empfiehlt, die alle zu töten. Auch hier ist Luther ganz der Vordenker des Nationalsozialismus mit der T4-Vernichtungsaktion. Dann hat Luther, finde ich auch sehr interessant, sich geäußert mehrfach über Frauen und hat denen eine Rolle zugeschrieben. Zum Beispiel schreibt er irgendwo, dass das Beste, was eine Frau eigentlich überhaupt darstellt, ist, dass sie Männer gebärt. Und wenn sie beim Gebären von Männern halt umkommt im Kindsbett, schreibt er, dann sei es auch nicht schade drum, weil dafür sind Frauen da. Also auch hier ziemlich eklige Positionen über Frauen und was weiß ich, also Mädchen wachsen schneller als Jungen, weil Unkraut wächst schneller und solche Sprüche, ein nach dem anderen haut er da raus. Also ich finde, das ist eine durch und durch menschenverachtende Figur mit eliminatorischen Ideen und das halt auf einer christlich-fundamentalistischen Auslegung. Also wirklich genau das, was die heutige christlich geprägte Gesellschaft dem Islamismus vorwirft und gleichzeitig Luther ab. Ich finde es einen unfassbar ekeligen zeitlichen Zusammenhang. Amen. Luther war nicht nur ein moderner Antisemit und extremer Frauenfeind, seine Ideen haben sich außerdem eingefügt in die Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus in deutschen Gefilden. Ja, wenn wir uns über Luther und die Durchsetzung des Kapitalismus unterhalten, dann fällt mir da zuerst ja als Bezugspunkt prominent die These von Max Weber ein, der sagt, ja, die protestantische Ethik, die hat ideologische Vorbedingungen für die Durchsetzung des Kapitalismus geschaffen. Na, zuerst gibt es sozusagen recht konkret, und das ist eigentlich auch allgemein erforscht worden, eine recht rigide Arbeitsmoral, also die Freiheit der Seele wird sozusagen behauptet über den Glauben, aber der äußere Körper bleibt nach Luther weiter der Sünde verfallen und er muss dann in gewisser Weise diszipliniert werden, also von der Sünde bereinigt, und da empfiehlt Luther Arbeit sozusagen als Disziplinierung des Körpers und als Form, ihn ja wieder auf den richtigen gläubigen Weg zu bringen. Ich hatte allerdings einmal untersucht, wie man noch in der abstraktesten Struktur sozusagen des lutherischen Gottesbegriffes diese Umbruchsphase zum Kapitalismus hin nachvollziehen kann. Es war ja so, dass diese Phase, die Marx als sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet, eine sehr brutale Auflösung der feudalen Ständeordnung ist. Und das wurde allgemeinhin in Luthers Zeit durchaus als katastrophaler Prozess gefasst. Und von Luther sogar als Apokalypse, also eine Art teuflische Unordnung, gegen die wieder die göttliche Ordnung hergestellt werden muss. Und theologisch fasst Luther das als sogenannten Entzug des Absoluten. Also für ihn ist Gott als der Inbegriff des Allgemeinen oder sagen wir die Gesellschaft strukturierenden Prinzips abwesend und er bleibt dem Denken unergründlich. Theologisch nennt man das den Deus absconditus, den abwesenden und eben unerkennbaren Gott. Und das heißt, bei Luther wird dem Denken die Fähigkeit abgesprochen, Gott zu erkennen, was in gewisser Weise einen absolut irrationalen Gottesbegriff aufbaut. Und dann ist es bei Luther allerdings gleichzeitig so, dass von dem Glauben sozusagen der absolute Gehorsam gegen diesen unerkennbaren Gott gefordert wird und der blinde Glaube dann in gewisser Weise der Vernunft ihre Zwecke und Ziele diktiert. Und es ist meiner Meinung nach genau dieses protestantische Gott- und Weltverhältnis, was dem Weltverhältnis in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft entspricht. Nämlich, dass es dort eine instrumentelle Zweckrationalität gibt, die im Grunde aber irrational ist, weil sie nämlich die Gesellschaftsstruktur selber, also das, was die Gesellschaft zusammenhält, nicht erkennen kann und unfähig ist, eigene, eben vernünftig bestimmte Zwecke zu setzen, sondern eigentlich nur der Optimierung der Mittel dient, für eben den ihr fremden Zweck der Profitmaximierung. Und diese Analogie sozusagen in der Gottesstruktur bei Luther und in der im Weltverhältnis in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist, glaube ich, das, was den Protestantismus zu einer so ausgezeichneten Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft macht. Also du hast jetzt quasi bei Luther sozusagen erst, also ja, zwei Aspekte angeführt. Auf der einen Seite sozusagen eine Arbeitsmoral, die sozusagen kapitalistischen Anforderungen vielleicht entgegenkommt, und auf der anderen Seite so ein Gottesbild, was vielleicht irgendwie in seiner Figur Ähnlichkeiten aufweist zu der gesellschaftlichen Struktur, die sich dann beginnt zu etablieren. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, und das führt uns vielleicht auch dann sozusagen zu diesen besonderen deutschen Gefilden, wie da dann sich der Bezug zur Obrigkeit herstellt. Nun ist es ja so, wenn man über Reformation nachdenkt, dann hat man da ja erstmal die Vorstellung von einem Prozess, der zumindest gegen die Obrigkeit der Kirche angestoßen wurde. Also da hieß es ja eigentlich, man soll jetzt nicht mehr sozusagen Ablassbriefe kaufen und man soll nicht alles glauben, was einem irgendwelche oberen Priester erzählen. Aber wenn man sich das genauer anguckt, was hatte denn Martin Luther für ein Verhältnis zur Obrigkeit? Ja, du hast es ja schon angedeutet, dass er zwar aufbegehrte gegen die kirchlich-katholische Obrigkeit, die insbesondere von ihm ja auch gefasst wurde als eine fremde, nämlich eigentlich in Italien in Rom sitzende päpstliche Obrigkeit, also so etwas wie sozusagen eine koloniale Fremdbestimmung der deutschen Lande. Und dann gibt es bei Luther in der Reformation sozusagen diesen Umschlag, dass er es zwar einerseits schafft, dass der Glaube dem Laien in die Obhut gegeben wird, also dass jeder Laie in gewisser Weise eigentlich auch Priester sein kann und einen unmittelbaren Bezug zu Gott herstellt über den Glauben, und dadurch entfällt in gewisser Weise die Notwendigkeit der kirchlichen Vermittlung, also das, was die katholische Kirche für sich in Anspruch genommen hat. Gleichzeitig schlägt es aber um bei Luther in eine Staatskirche, nämlich, wie Marx formulierte, zu den Laien, Päpsten, nämlich den Fürsten. Weil sozusagen jeder Laie auch Priester sein kann, fällt es sich dann bei Luther so, dass er die Obhut der Kirche den Fürsten übergibt, also die dann auf einmal die Einsetzung der Priester und der Pfarrer überwachen. Und so tauscht sich in der Reformation eigentlich nur eine Obrigkeit gegen eine andere aus, nämlich die katholische Obrigkeit gegen die unmittelbar staatliche Obrigkeit der Landesfürsten. Das ist, denke ich, dieser Prozess der Reformation. Und dann kommt fatalerweise noch hinzu, beispielsweise auch gegenüber Calvin, also der calvinischen Reformation, die viel, viel mehr republikanische Tugenden und Widerstandsrechte gegen den Staat fordert, dass in der lutherschen Fassung der Reformation der Staat seine einzige Grenze, also die einzige Grenze seiner Autorität, eigentlich nur an der Kirche findet, und die Kirche ist aber bei Luther in gewisser Weise eigentlich nur die Seele. Also es gibt diese zwei Reiche Lehre Luthers, das Reich der Freiheit und das Reich der Unfreiheit und der Notwendigkeit, und das Reich der Freiheit beschränkt sich eben auf die Seele, also den inneren Glauben. Darin wird der Christenmensch frei nach Luther. Das Reich des Körpers aber, also der Materialität, bleibt weiterhin der Sünde verfallen und der Unfreiheit, und dieses Reich obliegt dann eben der Herrschaft des Staates, der durch sein Schwert, wie Luther es nennt, also durch seine organisierte Gewalt, die Unordnung dieser sündigen Welt sozusagen in Zaum halten soll und da ein bisschen Restordnung schaffen soll. Und so kommt es eben, dass diese Ablösung von der einen Obrigkeit der katholischen Kirche eben zu einer fast Sakralisierung einer anderen Obrigkeit, nämlich der staatlichen, führt. Und die dann eigentlich auch keinerlei Einschränkungen mehr erfährt, denn ein innerer Widerstand gegen die Staatlichkeit ist immer auch ein unwirksamer Widerstand. Also dieses typisch Deutsche, die Gedanken sind frei, aber der Rest liegt in Ketten. Wenn man jetzt weiter über die Reformation nachdenkt, dann fällt ja auf, die fällt auch dann in den Zeitraum der Bauernkriege. Also, und das ist ja tatsächlich das Interessante, wenn wir darüber sprechen, dass Reformation und die Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland, dass die was miteinander zu tun haben, dann ist ja sozusagen gleichzeitig der Bauernkrieg oder die Bauernkriege, was ja eine Reihe von Auseinandersetzungen war, ist das ja genau Teil des Prozesses, wo sich sozusagen der Kapitalismus beginnt durchzusetzen in Deutschland. Wenn man sich jetzt diese ganze Mengelage anschaut, dann stößt man ja auch auf einen anderen, der auch als Reformator quasi geführt wird, nämlich Thomas Müntzer. Also auch der wird ja dann als Reformator eingeordnet. Und das führt uns ja auch dazu, weiter über das Verhältnis von Reformation und Kapitalismus nachzudenken. Eben in Bezug auf die Bauernkriege als ein Ereignis, was da sozusagen den Übergang zum Kapitalismus auch mit markiert oder was da reinfällt. Wie ließe sich denn das Verhältnis zwischen Luther und den Bauern da bezeichnen? Ja, das ist natürlich katastrophal ausgefallen, muss man leider sagen. Also einerseits muss man sagen, dass die Bauernkriege haben schon früher als dieser große deutsche Bauernkrieg, der 1525 war, angefangen. Also es ist eine ganze Reihe von kleineren Aufständen gewesen, die auch schon vor der lutherischen Reformation einsetzten. Man kann also nicht sagen, dass die erst durch die lutherische Reformation ausgelöst wurden. Und jetzt ist das Verhältnis, das was ich mit katastrophal meinte, so, dass die freiheitlichen Momente, die es durchaus in der lutherischen Reformation gibt, die wurden von den Bauern aufgegriffen und auch erkannt und wurden aber sozusagen radikalisiert und über das hinausgetrieben, was Luther damit eigentlich meinte. Und dann gibt es diesen berühmten Aufsatz von ihm, wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Und da weist er sozusagen die Bauern in die Schranken und sagt, sie hätten seine Reformation ganz falsch verstanden, insbesondere seine Freiheitsbotschaft, und das wäre gar nicht so gemeint gewesen. Das wird relativ deutlich, es gibt diese 12 Artikel der Bauern und da fordern sie beispielsweise auch, dass damals nur von den Fürsten bewirtschaftete Wälder von allen gemeinschaftlich bewirtschaftet werden können. Also man das Holz benutzen kann, man da auch jagen kann. Und gleichzeitig fordern sie die Abschaffung der Frondienste etc. Das heißt, sie fordern ganz weltliche Freiheiten und eigentlich schon fast so frühkommunistische Forderungen wie eine gemeinschaftliche Nutzung von Land und Gütergleichheit. Und daraufhin reagiert Luther und schreibt dann, nein, also die Taufe macht nicht den Leib und Gut frei, sondern nur die Seele. Und das Evangelium fordert auch keine Gütergemeinschaft, zumindest nicht von fremden Gütern, sondern wer freiwillig seine Güter zusammentun kann, der kann das machen. Aber aus dem Evangelium lässt sich nicht ableiten, dass man fremde Güter einfordern könnte. Und das würden die Bauern eben machen. Und das wäre dann antichristlich beziehungsweise gegen seine Form der Reformation. Zudem, das ist dann noch das andere Problem, stehen sie gegen ihre fürstliche Obrigkeit auf und das ist für Luther in gewisser Weise Hochverrat. Aber was man daran ganz gut sieht, ist, dass sozusagen die lutherische Reformation gewisse Freiheitsmomente freigesetzt hat, die in dem sozialen Prozess dieser Umbruchsphase von gewissen Fraktionen, also der bäuerlich-proletarischen, die auch Verbindungen zum städtischen Bürgertum hatte, aufgegriffen wurden und die dann aber von Luthers Bündnis mit den fürstlichen Gewalten zurückgeschlagen wurde und sich dann historisch, muss man sagen, eigentlich nur die autoritäre Variante der Reformation durchgesetzt hat, die diese Freiheitselemente eben unterbindet. Naja, in gewisser Weise gibt es ja immer unterschiedliche Varianten von Kapitalismus und die Interessenlage ist da auch nicht unmittelbar eins oder das Wertgesetz des Kapitals zieht aus sich heraus ja nicht ein eindeutiges Interesse, sondern man hat es ja auch immer noch mit einer Konkurrenzvermittlung über den Markt zu tun. Und dann war es beispielsweise so, dass die viel radikaleren Reformer wie Karlstadt beispielsweise dem Bürgertum relativ nah waren, dadurch, dass sie auch die freie Priesterwahl gefordert haben, die ja eigentlich auch ein Hauptmerkmal von Luthers Reformation war, was übrigens auch die Bauern gefordert haben, nämlich die Konsequenz, wenn man keinen professionellen Vermittler mehr braucht, also keinen von der katholischen Kirche eingesetzten Priester, dann kann man ihn sich ja eigentlich selber wählen. Wenn alle Laien das gleiche Verhältnis zu Gott haben durch den Glauben, kann ja eigentlich jeder Laie Priester werden. Und Luther hat es dann aber dahingehend unterbunden, dass eben doch die Priester wieder nicht autonom von der Gemeinde gewählt wurden, sondern überwacht wurden und eingesetzt wurden von den fürstlichen Gewalten. Und jetzt ist es so, dass diese Fürsten sind ja in ihrer Form damals auch Interessenverbände, wenn man so will. Und die lutherische Reformation hat ihnen einen unfassbaren ökonomischen Vorteil verschafft, nämlich den Raub an den Kirchengütern. Also dadurch, dass die Kirche verstaatlicht wurde, hat die lutherische Reformation eigentlich dazu geführt, dass das ganze Kircheneigentum, was damals noch wesentlich mehr war, als man sich das heute vorstellt, zur Staatsmacht übergeht. Und damit sind die fürstlichen Herrscher in gewisser Weise selber ökonomische Akteure geworden, die sich dann auch gegen das bürgerlich-städtische Bürgertum durchgesetzt haben, was zu dieser Zeit eigentlich eher seine Autonomie gefordert hat, also um ähnlich zu werden wie das Bürgertum in den großen Reichsstädten, die alle sehr, sehr autonom waren und dann in der Folge der Reformation immer mehr unter die direkte Herrschaft der Landesfürsten geraten sind. Gerade in England zum Beispiel, wo die industrielle Revolution ein bisschen früher sozusagen gewesen ist, dass es da gerade das Bürgertum gewesen ist als wichtigster Akteur und das bezeichnet dann vielleicht auch so ein bisschen so diese besondere deutsche Situation, dass da sich sowas wie kapitalistische Logik halt durchsetzt als ein Projekt von oben quasi eigentlich. Ja. Definitiv. Das würde ich auch sagen, dass, wenn man sich den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte anguckt, diese Form diese autoritäre Form des, würde ich sagen, Staatskapitalismus, dann ja auch katastrophale Folgen hat im 19. Jahrhundert. Also 1848 scheitert dann die bürgerliche Revolution und gleichzeitig setzt sich aber der Kapitalismus in Deutschland als später und als nachholender durch. Also Deutschland muss sozusagen aufholen gegenüber England und Frankreich und das vollzieht sich dann eben unter dem Bismarckschen Staat und in den Einigungskriegen unter der Führung Preußens. Also man braucht auch erstmal einen Nationalstaat, um den Kapitalismus dann ohne diese ganzen Zollschranken entwickeln zu können. Und dafür war dann eben der lutherische Protestantismus wie geschaffen. Also einerseits eine absolute Obrigkeitshörigkeit, die Preußen braucht, um seine Kriege zu führen, und andererseits eben eine bedingungslose Arbeitsmoral, die besonders geeignet dafür ist, eine nachholende Industrialisierung zu gewährleisten. Und ich denke, man könnte sogar diesen Strang noch so weit ziehen, eben bis in die heutige Zeit, also diese Verbindung von Preußentum und Luthertum. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die Kombination der jetzt geltenden Hartz-IV-Gesetze mit den neuerlich durchgesetzten Polizei- und Internetgesetzen, dann hat man eigentlich genau wieder das, also Arbeitszwang staatlich organisiert und einen polizeilichen Obrigkeitsstaat, der äußerst autoritär beschaffen ist und in dem freiheitlich-demokratische Grundrechte immer mehr zurückgeschraubt werden. Die Reformation und die Auswirkungen davon und das, was Luther geleistet hat, das ist auch ein Teil von Fortschritt und Aufklärung in irgendeiner Weise? Ich würde das bezweifeln. Also es gibt, würde ich sagen, grob zwei Stränge und sogar in der Arbeiterinnenbewegung gibt es auch diese beiden Verhältnisse zu Luther. Also noch Engels wird sagen, ja, das ist ein frühbürgerlicher Reformator, der sozusagen die Klassenfraktion des Bürgertums vertritt, was wir jetzt schon ein bisschen angezweifelt hatten. Und dann, wenn man sich aber so Schriften von Marcuse, Bloch und der kritischen Theorie anschaut, vertreten die eher diese These, na sagen wir mal, das ist der Beginn der deutschen Misere. Und ich würde sagen, das stimmt in gewisser Weise in der Hinsicht, dass wenn man sich die Gesamtlage in Europa anschaut, also was zu dieser Zeit der Renaissance gerade geschieht, dann muss man tatsächlich sagen, dass die Reformation, insbesondere die lutherische, eigentlich nicht wirklich aufklärerisch ist. Also es gibt zur gleichen Zeit mit Luther beispielsweise Erasmus von Rotterdam, der ein Buch schreibt, in dem er die Willensfreiheit des Menschen proklamiert, trotz göttlicher Vorsehung. Und Luther reagiert darauf, indem er ein explizites Gegenbuch schreibt, nämlich von der Unfreiheit des Willens. Und was man diesem Buch sozusagen in jeder Zeile anmerkt, ist, dass Luther die implizite Konsequenz von der These von Erasmus durchschaut, nämlich dass es eigentlich keinen Gott gibt. Und dagegen wendet er sich vehement. Das heißt, schon in ihrer eigenen Zeit war die lutherische Reformation zum Teil explizit gegen aufklärerische Strömungen konzipiert, die eine viel radikalere Säkularisierung vertreten haben. Und letztlich muss man sich, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen, dass die Reformation in ihrer lutherischen Fassung von der Struktur her einen wirklich reaktionären Charakter hatte, ganz einfach aus dem Grund, dass ihr Gestus rückwärtsgewandt ist. Also Luther ging es ja darum, den eigentlichen, den ursprünglichen christlichen Glauben wiederherzustellen, der sozusagen von den historisch aufgehäuften Instanzen der katholischen Kirche verschüttet worden ist. Also eigentlich geht es um eine Rückwärtsgewandtheit und eine Wiederherstellung des Ursprungs, was natürlich in dem Sinne nicht funktionieren kann, weil es diesen Ursprung nicht gibt und sozusagen diese Wiederherstellung des Ursprungs dann eigentlich wie ein Katalysator für die neuen Verhältnisse, nämlich diese kapitalistischen, wirkt. Aber der Grundgestus der Reformation ist eigentlich die Autorität des Glaubens wiederherzustellen, die man verloren glaubt. Und das ist, glaube ich, in gewisser Weise eine Gegenbewegung zur Aufklärung und Säkularisierung. Und das schon in dieser Zeit. Also schon gleichzeitig mit Luther gibt es eben viel freiheitlichere, viel demokratisch-republikanischere Bestrebungen. allem in der 1543 erschienenen Schrift Von den Juden und ihren Lügen finden sich schockierende Passagen. Hier ruft Luther dazu auf, die Synagogen zu verbrennen und die Juden aus den Städten zu vertreiben. Diese hetzerischen Aufrufe sind der Realität der Reichspogromnacht am 9. November 1938 erschreckend ähnlich. Die Nationalsozialisten, unter ihnen Theologen und Pfarrer, beriefen sich deshalb oftmals auf Luther. Der Historiker Andreas Fröse-Caro. Die Rezeption von Martin Luthers Schriften und seinen Äußerungen gegenüber dem Judentum, das ist eine eigene, hochspannende Geschichte, die sich im Laufe der Jahrhunderte auch sehr, sehr kontrovers entwickelt und gestaltet hat. Einige Äußerungen, die Luther in seinen Schriften formuliert hat, sind auch später im 19. und im 20. Jahrhundert von Antisemiten aufgegriffen worden. Insbesondere auch vom Nationalsozialismus in den 1930er, 1940er Jahren. Insofern hat da Luther einige Formulierungen in seinen Schriften uns hinterlassen, die dann eine eigene Wirkungsgeschichte, eine eigene Rezeptionsgeschichte im 20. Jahrhundert hervorgerufen haben. Amen. Amen. Zunächst, und zwar noch vor den Bauernkriegen, hat er eine Schrift verfasst, dass Christus ein geborener Jude sei, was für die damalige Zeit, die Juden wurden ja eigentlich immer schon verächtlich behandelt und auch waren dann Gruppen auch verfolgt bis zum Tode. Immer wieder gab es solche Ausfälle in der Geschichte der Christenheit. Sie galten ja als Christusmörder. Und er hatte eine Schrift 1523 geschrieben, dass, wie gesagt, dass Christus ein geborener Juden war, wo er in einer gewissen Liberalität auch verfasst und auch beispielsweise weiß, dass vieles, was den Juden vorgeworfen wird, um sie zu verfolgen, beispielsweise, dass sie Ritualmorde begingen gegenüber den Christen, feindlich waren, sie beseitigen wollten und ähnliches mehr. Diese Schrift war selbstverständlich, aber er wollte damit oder versuchte, die Juden wahrscheinlich zu missionieren, die kamen aber nicht zu ihm. Und dann wurde er eben in der Zeit darauf, nach 1530 spätestens, einer der schärfsten Gegner, Verfolger des Judentums und hat Schriften, wie gesagt, verfasst, die bis ins 20. Jahrhundert ihresgleichen suchen, schlimmste Art. Und das sind also so entsetzliche Zitate da drin. Und das war, wie gesagt, gespickt durch seine Theologie, sein Fundamentalismus, und das war sozusagen seine letzte Botschaft, die er dann hier gebracht hatte, der Kampf gegen die Juden in mehreren Schriften. Ich würde also jetzt damit beginnen, dass er seine Absicht äußert, er will sich jetzt nicht mehr bekehren, weil das unmöglich ist, sondern wie Christus waren, sich vor Juden zu hüten. Er weiß natürlich, Gott hat das achte Gebot befohlen, gegenüber dem Nächsten nicht die Unwahrheit zu sagen, nicht zu lügen, zu betrügen, weder zu verhöhnen noch zu verspotten, auch die Feinde nicht. Aber dieses achte Gebot kennt er und will er in Bezug auf die Juden nicht kennen, jedenfalls nicht in dieser Schrift. Und ich zitiere nun eigentlich dann im Folgenden aus dieser ganz furchtbaren Schrift. Ich mache das vorher ausdrücklich kenntlich, damit jeder weiß, was der jetzt großgefeierte Luther damals wirklich gesagt hat und was sein Anliegen war. Kein Ausrutscher, sondern wirklich sein hohes theologisches Anliegen. Er wusste also, dass dieser Ritualmord und Hotzchenfrevel Narrenwerk also Lügen seien, und dennoch schreibt er jetzt etliche Jahre später in dieser furchtbaren Schrift: Ich habe von den Juden viele Geschichten gehört und gelesen, so dass ich mit diesem Urteil Christi übereinstimme, nämlich, dass sie die Brunnen vergiften, heimlich morden und Kinder schlachten, zerteilen und stückeln, um am Blut der Christen heimlich ihr Mütchen zu kühlen. Das nennt er die Wahrheit offenbaren, dass er eben also diese Lügen weiter verbreitet. Er nennt sie dann in diesem Buch, man kann es also leicht auch in Deutsch nachlesen, er nennt sie durstige Bluthunde und Mörder, immer wieder Teufel, und er findet auch schon zu rassistischen Beschimpfungen, das ist so, wie ich das gefunden habe, überhaupt das erste Mal, dass die Juden nicht nur theologisch, sondern eben auch die rassistisch beschimpft wurden. Jetzt Zitat. Zitat Luther, dieser trübe Bodensatz, dieser stinkende Abschaum, dieser eingetrocknete Bodensatz, dieser verschimmelte Dauerteich und sumpfige Morast von Juden sind nichts als ein fauler, stinkender, verrotteter Bodensatz vom Blut ihrer Väter. Und an anderer Stelle in dieser Schrift wieder ein Originalzitat Luther. So rauben sie und saugen uns aus, liegen uns auf dem Halse, die faulen Schelme und müßigen Wänste saufen, fressen, haben gute Tage in unserem Hause, fluchen zu Lohn unserem Herrn Jesus Christus, Kirchenfürsten und uns allen, treuen und wünschen uns ohne Unterlass den Tod und alles Unglück. Denke doch, wo kommen wir Christen hin, dass wir solch faul, müßig Volk, solch unnütz, bös, schändliches Volk, solche lästerlichen Feinde Gottes umsonst sollen nähren, reich machen, dafür nichts kriegen, denn ihr Fluchen, Lästern und alles Unglück, das sie uns tun und wünschen. Das ist ein Zitat Luther darauf in der Beschreibung dessen, wie er die Juden beschreibt, von dir übrigens persönlich kaum kennengelernt hatte. Schließlich fragt er, was wollen wir Christen nun anfangen mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden? Und seine Antwort darauf, wieder Zitat Luther, von unseren obersten Herren, welche Juden unter sich haben, erbitte ich mir, dass sie gegen diese elenden Leute eine gnadenlose Barmherzigkeit üben mögen. Und dann gibt er ihnen als praktischer Theologe, könnte man sagen, ein 7-Punkte-Programm zur Vernichtung und Vertreibung des Judentums an die Hand. Die listet er nun auch auf. Ich darf das nur mal ganz kurz zusammenfassend sagen, weil das über etliche Seiten geht. Also, die Synagogen niederbrennen, ihre Häuser zerstören und sie wie Zigeuner in Ställen wohnen lassen, ihre religiösen Bücher wegnehmen, Lehrverbot für Rabbiner bei Androhung der Todesstrafe, ihren Händlern das freie Geleit und Wegerecht entziehen, Zwangsenteignung, Zwangsarbeit. Nachträglich fällt ihm dann auch ein, mit aller, Zitat, aller Unbarmherzigkeit einen Massenmord an ihnen zu begehen, Zitat, so wie es Mose in der Wüste tat, als er 3000 tot schlug. Soweit einige wenige sehr schlimme Zitate aus dieser Schrift Luthers, was möglicherweise sozusagen als sein Vermächtnis sich ins Gedächtnis seiner Nachwelt einprägen sollte. Als ein Kämpfer wollte er sich darstellen für ein religiös und kulturell geeinigtes und gereinigtes Deutschland, wo die Menschen nach seiner Lehre lebten. Heute würde er sagen, die Juden und alle die anderen, die anders lebenden Minderheiten, gehören nicht zu Deutschland. Das fasst er in einem kurzen Formel zusammen. Immer nur weg mit ihnen. Die zusammengefasste Botschaft seiner Schrift. Ja, das ist auch ein sehr furchtbares Kapitel. Einmal zu den Hexen, sage ich mal in Anführungsstrichen, muss man es ja schreiben, Zauberin hieß es ja. Da gab es ein Bibelwort, dass die getötet werden sollen. Da hat er so etliche Predigten auch gehalten. Die Zauberin, es ist ein gerechtes Gesetz, dass die Zauberin getötet wurden. Das ist schon in der Zeit des Bauernkrieges und danach, da hat er sich immer wieder zu geäußert. Die schaden mannigfaltig, sie sollen getötet werden in einer berühmten Predigt, die immer wieder zitiert wird vom 1526. Seine Nachfolger haben sich darauf berufen und auf diese Weise, dass Luther diese Verfolgung, diese Hexenprozesse anregt, die Verfolgung, die Tötung von den sogenannten, ich sage immer Hexen, dann befürwortete und forderte geradezu, hat dann dazu beigetragen, dass in den allermeisten lutherischen Territorien, denn der Hexenwahn aufflammte, in seinem Namen Prozesse durchgeführt wurden und hier auch diese furchtbare Verbrennung insbesondere oder auch Ermordung mit dem Schwert durchgeführt wurden. Und zwar, weil Martin Luther der Meinung gewesen ist, die müssen getötet werden, weil hier der Teufel ein umfangreiches Netzwerk über die Christenheit geworfen hätte und die dazugehören, die sogenannten Hexen, meistens Frauen, nicht nur, aber meistens Frauen, 80% Frauen, die seine Buhlen waren, mit denen er alles Mögliche trieb, die Milch verunreinigt und dergleichen, die müssen getötet werden. man jetzt, ich da mein wissenschaftliches Zitat dazu zitieren, sodass man sagen kann, mit Ausnahme der Judenverfolgung handelt es sich um die größte nicht kriegsbedingte Massentötung von Menschen durch Menschen in Europa. Rechte Lügner und Bluthunde. Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz vor dich schlagen und frei und sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Was wollen wir nun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden? Das schrieb der Reformator Martin Luther in seinem Werk Wider die Juden und ihre Lügen. Darin hetzt er gegen das Judentum und fordert dazu auf, die Juden auszulöschen und aus Europa zu vertreiben. Jüdische Schulen und Synagogen sollten brennen. Darauf haben sich dann auch die Nationalsozialisten bezogen. Luther schrieb das vor etwa 500 Jahren. Er gilt als großer Reformator, aber seither auch als Antisemit. Einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen streiten noch darüber, ob sein Judenhass als antisemitisch bezeichnet werden kann. Der Kirchenhistoriker Friedemann Stengel lässt den Begriff nicht uneingeschränkt gelten. Man kann insofern von Luther als Antisemit nicht sprechen, als man erst im 19., späten 19. und 20. Jahrhundert von einem Antisemitismus als biologistischer Antisemitismus sprechen kann, als Rasse-Antisemitismus, der dann in die Gesetzgebung des Dritten Reiches ab 1933 gemündet ist. Man kann bei Luther insofern von Antisemitismus sprechen, als er ein theologischer Antijudaist gewesen ist. Luthers Judenhass lässt sich nicht nur als Anti-Judaismus bezeichnen. Er war ein Antisemit. Das meint hingegen der Sprachwissenschaftler Professor Dietz Behring. Er hat 6 Merkmale des Antisemitismus definiert. Und Luthers Judenbild entspricht diesen Merkmalen. Ein zentrales Merkmal ist etwa: Man muss, wenn man die Bezeichnung Antisemit auf sich zieht, auf alle Fälle davon überzeugt sein, dass die Juden als gesamte Person und nicht nur in Teilbereichen der Person schlecht sind, und zwar für immer, irreversibel. Und das hat Luther geglaubt, weil er nicht an die Bekehrbarkeit der Juden geglaubt hat. Es gab Phasen in Luthers Leben, in denen er den Juden gegenüber tolerant eingestellt war. Er zeigte sogar eine gewisse Nähe zum Judentum, denn er war sich den jüdischen Einflüssen auf das Christentum bewusst. Doch Luthers Einstellung sollte sich im Laufe seines Wirkens ändern. Es gibt in seinem Umfeld einen Rabbiner, der sich taufen lässt und der eine Magd heiratet, eines seiner Freunde. Da ist Luther wohl auch anwesend auf dieser Hochzeit. Da scheint er ein ganz entspanntes Verhältnis gehabt zu haben. Man kann dann von einer weiteren Phase sprechen nach dem Augsburger Reichstag 1530, als die kursächsische Regierung, das Land, in dem Luther lebt, mehrfach eine verschärfte Judengesetzgebung vornimmt. Und in diesem Zusammenhang hat Luther seine Position gegenüber den Juden verändert, indem er nach diesen Verschärfungen theologisch flankiert hat. Der extremste Fall sind die Daten 1543, die eigentliche Schrift von den Juden und ihren Lügen. Diese Texte gehören zu den drastischsten judenfeindlichen Texten des 16. Jahrhunderts. Es ist jedenfalls kaum etwas anderes vorzufinden. Man muss und man kann dieses nicht relativieren. Man kann das auch nicht, wie es oft getan wird, damit erklären, dass er enttäuscht gewesen sei, dass die Juden sich nicht bekehrt haben. Das ist meines Erachtens zu kurz gegriffen. Luthers antisemitische Schriften wurden bis zum 19. Jahrhundert kaum verbreitet. Erst mit der aufkommenden Rassentheorie im Kaiserreich werden seine Schriften wieder aufgelegt und populär. Zu dieser Zeit gründen sich zahlreiche Protestantenvereine mit antisemitischem Weltbild. Der Protestantenverein etwa, der von Halle aus gegründet worden ist, von dem Beischlag, hat 500.000 Mitglieder und das ist ein ganz klar antisemitischer Verein, der sich auch vor dem Hintergrund der entstehenden zionistischen Bewegung als Gegenbewegung gründet. Kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und die Deutschnationale Volkspartei gründen sich innerhalb der evangelischen Kirche Bewegungen und hier werden diese Schriften in großer Auflage nachgedruckt. Luthers Schriften, gerade auch von den Juden und ihren Lügen, tauchen nun plötzlich, nachdem sie lange nicht erwähnt, nicht weiter bekannt, nicht sehr viel diskutiert worden sind, massiv und in hoher Auflage auf. Die werden gedruckt im Verlag Deutsche Christen in Weimar. In diesem Institut wurden auch Übersetzungen des Neuen Testaments revidiert und die Judaismen in diesem Neuen Testament wurden ersetzt durch andere Ausdrücke. Auf der anderen Seite gibt es Gesangbücher, die hier hergestellt werden, die in großer Auflage verbreitet werden, in dem sämtliche jüdischen Ausdrücke, Zion, Abraham etc. ausgetilgt werden und ersetzt werden durch andere deutsche Bezeichnungen. Die andere Seite ist natürlich, dass etwa Julius Streicher und der Stürmer und andere klar nationalsozialistische, also nicht christliche Strömungen innerhalb des Nationalsozialismus. In dieser Propaganda wurde Luther jetzt und zwar relativ früh von 1933 an als jemand gepriesen, der die deutsche Volksseele bereits im 16. Jahrhundert als eine nicht-jüdische Volksseele erkannt habe. Im Nationalsozialismus wurden Luthers Schriften zur Rechtfertigung der Vernichtung der Juden benutzt. Jedermann sei untertan, das ist das Thema, Römer 13, Vers 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, denn jede Obrigkeit ist von Gott. Das ist die große Tragödie der evangelischen Kirche, gerade im 20. Jahrhundert. Die evangelische Kirche ist ja eine Buchreligion, sola scriptura, also jede religiöse Handlung wird aus der Heiligen Schrift heraus legitimiert. Und das ist ja eine Kirche, die hatte ja eine viel schwächere Autorität als die Papstkirche damals. Die Papstkirche, die hatte noch eine 1500-jährige Tradition, die hatten Heiligengeschichten, Ikonen und so weiter. Und das hatte Luther alles nicht und das war eben eine schwächere Kirche, diese schwächere Autorität, die musste, irgendwie musste das kompensiert werden. Und das tat Luther eben, indem er die Kirche stärker an die Obrigkeit anband. Also indem er die Fürsten zu Notbischöfen erklärte und das sind die dann geblieben. Ja, 400 Jahre lang. Also die evangelische Kirche war bis 1918 in Landeskirchen organisiert, wie heute auch, aber dann war eben der jeweilige Landesfürst der Summus Episcopus, der oberste Bischof. Ja, das war in Preußen, war das der preußische König. Ja, das ist in Bayern, da ist es sehr bizarr, war das der Landesfürst, war ja ein Katholik. Ja, da war dann ein Katholik, der oberste Bischof der evangelischen Kirche, das ging alles. Ne? Ja. Und ja, in diesen ersten 400 Jahren war die Kirche, die evangelische Kirche, eine Staatskirche. Ja. Da gab es keine Trennung von Staat und Kirche, wie man sich das heute wünscht. Und evangelische Kirche hatte ganz klare Aufgaben, also weniger im Sozialbereich, das haben die Kommunen gemacht, sondern eben in der Erziehung der Untertanen. Schon in der Schule, so Religionsunterricht. Und die Leute dann eben, weiß ich, zu verheiraten und anständig unter die Erde zu bringen. Aber dieser Erziehungsaspekt, darum ging es, dass den Menschen schon sehr früh beigebracht wurde, diese Obrigkeit ist von Gott. Ja? Also das Gottesgnadentum. Ne? Wenn eine Obrigkeit, wenn ein Fürst, ein König seine Legitimation von Gott holt, von einer höheren Macht, der muss sich ja keiner demokratischen Wahl stellen, das braucht man ja nicht. Ne? Und das war eben die Aufgabe der evangelischen Kirche und dafür hat sie dann auch die Staatsleistungen und so gekriegt. Ja. Noch kriegt sie ja heute auch noch. Ja, die evangelische Kirche, die war eben dann wie das jeweilige Fürstenhaus, also natürlich erzkonservativ. Auf die Vorläufer der Frauenbewegung, des Feminismus, hat die Kirche mit Wanderkursen reagiert. Ja. Und schon gegen die frühe Arbeiterbewegung immer gewettert. Ja, das war dann in der Ende des 19. Jahrhunderts war es dann ganz schlimm mit Adolf Stoecker, der so gegen die Sozialdemokratie gepredigt hat und dann auch gegen die Juden. Ja, Stoecker, der Begründer des Taufbecken-Antisemitismus. Und ja, also das ist keine glanzvolle Geschichte dieser Kirche. Auch eben, dass es keinen deutschen Waffengang gab, dem die evangelische Kirche nicht ihren Segen erteilt hätte. Ja. Sie war ja im Ersten Weltkrieg, war die ja richtig auch Teil dieser Propagandamaschinerie. Ja. Und die Feldgeistlichen, die haben ja die Leute richtig auch aufgehetzt. Ja. Die haben nicht nur Trost gespendet, sondern die waren auch wirklich, das waren Agitatoren. Ja, fast zu vergleichen, ihr kommt jetzt nicht aus der DDR, oder? Sind hier Ossis? Also mein Vater war Politoffizier, ja, meine Zeit lang. Das ist dann so eine Nummer. Der hat dann auch für die richtige Stimmung in der Truppe sorgen müssen. Das macht sonst der Pfarrer. Dass die Leute bereit sind, zu sterben und eben zu töten. Ja? Das macht ja der Mensch nicht naturgemäß. Da hat man ja eigentlich das Skrupel. Was die Kirche im 20. Jahrhundert, also nach 1918 dann, sich an Verfehlungen und Irrtümern geleistet hat, das ist eben nochmal eine ganz neue Qualität. Wir haben zwar jetzt 500 Jahre Reformation, aber die evangelische Kirche, so wie wir sie kennen, gibt es seit nicht mal 100 Jahren. Also frei vom landesherrlichen Kirchenregiment, als die Kirche, als eigenständige Organisation. Der Katholizismus, der war das schon immer gewohnt, die katholische Kirche sich selbstständig zu organisieren. Die waren ja international aufgestellt, aber eben die Protestanten waren damit komplett überfordert. Ja. Und deshalb war dann auch, also das Jahr 1918, das war was ganz Schlimmes für die evangelische Kirche. Sie ist ein Produkt der Novemberrevolution. Ja. Also das wollen die heute nicht wahrhaben. Der Kaiser ist verjagt worden, damit haben die haben eben nicht nur den Krieg verloren, die evangelische Kirche, sondern auch ihr Oberhaupt. Das Sündenregister der evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert, das ist alles viel schlimmer als das, was zu Luthers Zeiten da war. Ja, ja klar, der war Antisemit, ja. Kann man sagen, also da streiten die sich da jetzt so rum. Ja, war Luther Antisemit? Ja. Ich sage, er hat es erfunden. Ja, aber man muss ihn ja nur zitieren. Ne? Und dann ist das klar. Das geht nicht mehr, das läuft nicht mehr unter der Rubrik christlicher Antijudaismus. Also da sagt jeder, wenn das noch christlich ist, dann will ich kein Christ sein. Ja? Also diese Schriften von den Juden und ihren Lügen 1543 oder vom Shem Hopfrat, ja, wohl wirklich in übelster Weise Juden verleumdet werden, gehetzt wird gegen die. In diesen Kommentaren, die erhalten geblieben sind, sind von 100 Kommentaren nur 2 ohne Gehässigkeiten gegen die Juden. Ja? Also und da sind, die sind alle, die sind Kinder des Teufels und ja, also das ist keine Frage von Altersdepression bei Luther gewesen. Ja? Und dann muss man eben auch sagen, in den Spätwerken, das war eben nicht mehr religiös begründet. Ja, der hat eben von gegen den Wucher geschimpft, der hat denen ganz bestimmtes Aussehen gegeben und so, also bestimmte Stereotype, Merkmale und so, die waren alle, das hat nicht mehr mit der Bibel zu tun gehabt. Ja? Und das ist das Schlimme und da ragt er auch heraus. Da sehen wir, dass Luther eigentlich doch ein Mann des Mittelalters war. Ja, aber so viel zu Luther. Das eigentlich Schlimme ist im 20. Jahrhundert passiert bei der Kirche. Also da lenkt jetzt diese ganze Luther-Debatte von ab. Ich gebe jetzt gerade ein Buch raus von Reinhold Levin, eine Doktorarbeit von 1911, einem Rabbiner aus Königsberg, der dann auch in Auschwitz umgekommen ist. Das Thema war Luthers Stellung zu den Juden. Ja, das ist so die erste wissenschaftliche Monographie dazu. Und der sagte eben, der lässt seine Arbeit damit ausklingen mit dem Satz, dass die Saat, die Martin Luther gesät hat, die geht zu seinen Lebzeiten, sprießt sie nur verkümmert empor. Aber sie geht nicht verloren. Sie wirkt über die Jahrhunderte hin fort, sodass eigentlich jeder, der später meint, gegen die Juden reden zu müssen, reden und zu schreiben, dass der sich auf Martin Luther berufen kann. Das ist ja sehr prophetisch. Wir sind jetzt bei der evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert. Ja, das ist nach dem Ersten Weltkrieg. Krieg ging verloren. Ja. Gleichwohl sich der deutsche Protestantismus 400 Jahre lang der weltlichen Obrigkeit untergeordnet hatte, die starke Bindung an Römer 13 zentraler Bestandteil nationalprotestantischer Identität war, war es mit der Weimarer Republik ausgerechnet das erste demokratisch verfasste Staatswesen, dem die evangelische Kirche hierzulande die Loyalität versagte. Wie konnte es sein, dass diese evangelische Kirche dann bei Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933 keine Probleme damit hatte, im NS-Staat eine von Gott gewollte Obrigkeit zu erkennen? ...80% der Pfarrer waren nationalkonservativ, war mit den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 die Katastrophe eingetreten. Eine Koalition aus SPD und Zentrum, aus Sozialisten und Katholiken. Ja, als die Träger des, jetzt apostrophiert, organisierten Vaterlandsverrats am 28. Juni 1919 den Schandvertrag von Versailles unterschrieben, den sogenannten Schandvertrag, wandten sich die Generalsuperintendenten aller preußischen Kirchenprovinzen an ihre Gemeinden. Ich zitiere jetzt mal. Das Verlangen, uns als einzig Schuldigen am Krieg zu bekennen, legt uns eine Lüge in den Mund, die schamlos unser Gewissen verletzt. Als evangelische Christen erheben wir vor Gott und Menschen feierlich heiligen Protest gegen den Versuch, unsere Nation dieses Brandmal aufzudrücken. Wie man auch urteilen mag über einzelne Handlungen der Regierung unseres Kaisers, feststeht die Reinheit seines Wollens, die Makellosigkeit seines Wandels, der Ernst seines persönlichen Christentums und seines darin tief begründeten Verantwortlichkeitsgefühls. Mit äußeren Mitteln vermögen wir ihn nicht zu schützen, aber hier unsere Bitte: im Einklang mit Millionen deutscher Männer und Frauen rufen wir unsere Gemeinden auf, in dieser Not den Kaiser und seine Schwerkranke in den Werken christlicher Barmherzigkeit vorbildlich bewährte Gemahlin nebst unseren deutschen Führern und Helden mit dem Wall unserer Fürbitten zu umgeben. Ihr kennt vielleicht den Film Der Untertan, ja? Nach dem Roman von Heinrichmann. Und das war diese Szene in der Hochzeitsnacht, die finde ich so geil. Ja? Also wo er sagt, so, geliebtes Weib, bevor wir zur Sache selbst schreiten, bedenken wir unseres obersten Feldherrn und Kirchenfürsten. Ja. Das ist schon, ja, das gehörte einfach zum Deutschsein dazu. Es gibt einen Historiker, den ich sehr verehre, Manfred Geilus, der spricht von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche im Nationalen. 100 Jahre, also von 1870 bis 1970. So lange haben wir dort diese Dominanz des deutschen Nationalen, der Nationalprotestantismus. Ja, also im 19. Jahrhundert war die evangelische Kirche, eigentlich waren die immer nur auf dem Rückzug. Ja, da kamen die Arbeiter, die waren dann sehr erfolgreich, die Sozialdemokratie, dann Darwin, ja, Evolutionslehre, ja, die Psychoanalyse, ja, Nietzsche, also das war immer, waren immer nur, all die Gefechte gingen verloren. Und dann auf einmal kam dann so eine große Idee wie die Nation, ja, also da konnten sie dann andocken. Also da hatten sie auch einen Stellungsvorteil gegenüber den Katholiken, die ja immer noch zum Papst die Treue halten sollten. Und da hat die evangelische Kirche sich dann angeboten, dieses Kaiserreich geschichtstheologisch zu untermauern, zu unterfüttern. Ja? Und da wurde dann die Idee von der Nation in der Theologie mit eingebaut, integriert. Ja, dann war dann die Nation war dann Teil der Schöpfungsordnung Gottes, was ja bei Luther noch nicht war. Der kannte zwar auch hier an den Adel deutscher Nation und so, aber das war Nation, war noch nicht so das Thema, ja, bei Luther. Und irgendwann haben sie dann auch die Rasse in ihre Predigten mit eingebaut und so. Und das ist das große Unglück der evangelischen Kirche, eigentlich diese Verquickung, dass die Nationalsozialisten und die evangelische Kirche, dass sie lange Zeit aus demselben Brunnen geschöpft haben, von dieser völkisch überladenen Idee, von der besonderen Sendung der Deutschen. Da finden wir ja bis in unsere Zeit, finden wir noch Spuren dieser deutschen nationalen Identität in der evangelischen Kirche. 1999 hat der Altbischof von Görlitz, also das ist so, es gab immer noch so eine kleine, von der schlesischen Kirche, so ein kleiner Kreis war übrig geblieben, Ja, und das war die Schlesische Kirche eigentlich noch die Görlitzer Kirche. Die ist jetzt in der Brandenburger mit integriert. Aber der Görlitzer Altbischof Frenkel, der hat nur 1999 gesagt, für mich ist Nation, das ist die völkische Platzanweisung Gottes. Ja. Das ist meine Definition. Aber wir waren jetzt hier bei der Evangelischen Kirche in der Weimarer Republik und die sind auf der Nummer, sind die eben nicht rausgekommen. Erst Ende der 60er Jahre mit diesen ganzen Traditionsabbrüchen, ja, mit der Frauenbewegung, mit der Studentenbewegung und so weiter, da lässt dann diese alte nationalprotestantische Bindung nach. Aber wir haben hier in der Weimarer Republik, da ist die Kirche ein Sargnagel der Demokratie. Also so wie da von den Kanzeln gegen die sogenannten Novemberverbrecher, gegen die Sozen gehetzt worden ist, ja, immer wieder gepredigt. Ich habe hier ein Beispiel der Volksentscheid zur Enteignung der Fürstenhäuser. Ja, das wäre zu schaffen gewesen 1926. Hat man ganz selten, dass KPD und SPD da was zusammen machen. Ja. Und das ist dadurch, dass die Kirche da so gegengearbeitet hat, ja, sind eben nur 14,5 Millionen Stimmen zusammengekommen und nicht 20, wie ihr braucht. Zu Niemöller. Der einzige Pfarrer aus Berlin-Dahlem, der in der zweiten Jahreshälfte 1933 gemeinsam mit anderen den Pfarrernotbund ins kirchliche Leben gerufen hatte, war von 1937 bis 1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau interniert. Weniger bekannt ist dagegen Niemöllers deutschnationale Vergangenheit. Ausgerechnet an diesem Punkt repräsentiert der spätere Pazifist und Adenauer-Kritiker weite Teile seiner Kirche, auch und erst recht der Bekennenden. Ja, unmittelbar nach seiner Befreiung aus dem KZ Dachau verblüffte, Zitat, Hitlers persönlicher Gefangener, der seit 1924 bei den Wahlen in Deutschland NSDAP gewählt hatte, die Weltöffentlichkeit mit der Nachricht, er habe sich im September 1939 erfolglos aus dem Konzentrationslager zum Kriegseinsatz gemeldet. Gegenüber alliierten Reportern erklärte Niemöller in fließendem Englisch, er habe sich dem Nationalsozialismus aus rein religiösen Gründen widersetzt. Als guter Lutheraner habe er sich verpflichtet gefühlt, für sein Vaterland zu kämpfen. Ja. Nach dem 1. September 1939 hatte Martin Niemöller eine Woche vergebens auf seine Einberufung gehofft im KZ. Am 7. September schrieb er dann direkt aus dem KZ dem Chef des Oberkommandos der Marine, Großadmiral Reeder, Zitat, da ich bislang vergeblich auf meine Einberufung zum Dienst gewartet habe, obgleich ich alle erforderlichen Meldungen und Angaben als ehemaliger aktiver Seeoffizier seit den Zeiten der Schwarzen Reichswehr pünktlich abgegeben habe, melde ich mich nun ausdrücklich als Freiwilliger. Ich habe den ganzen Krieg 1914 bis 18 an der Front miterlebt und bin dann nochmals 1920 für die Zeit der Spartakuskämpfe im Ruhrgebiet unter Generalleutnant Freier von Watter aktiv gewesen. Ich bin 47 Jahre alt, körperlich und geistig unvermindert leistungsfähig und bitte um irgendeine Verwendung im Kriegsdienst, für die man mich geeignet hält. Er hat in seinem Buch, in seinem Erinnerungsbuch, was 1934 erschienen ist, vom U-Boot auf die Kanzel, da hat er das ausführlich, erzählt er davon, also nicht nur vom Ersten Weltkrieg, sondern auch, wie er da Chef von so einem rechten Freikorps während der Tage des Kapputsches war. Ja, also habe ich hier ein Zitat drin von Niemöller über den Kapputsch, die Tage. Überall, wo wir jetzt kamen, wurden wir als Befreier aus der Hölle des Bolschewismus begrüßt. Und schlimm genug hatten die Spartakisten gehaust. Dieser Kampf auf deutschem Boden, wobei Deutsche gegen Deutsche standen, hatte aufs Neue die tiefe Not offenbart, die seit Kriegsende als Last auf unserem Volke lag. Es fehlte an Führung, es fehlte an einem großen Ziel, es fehlte vor allem an den inneren und sittlichen Voraussetzungen für ein echtes völkisches Wollen und Handeln. Das war ein Bestseller im Jahr 34. Ja, und da erwähnt Niemöller nicht mit einer Silbe den Kirchenkampf. Ja, und das Ding ist noch in dem Jahr, das hat sich in der NS-Zeit irgendwie 90.000 Mal verkauft. Es ist nie verboten worden. Ja? Noch während er im KZ saß, hat der Verlag noch eine Nachauflage drucken können. Ja? Das ist schon... Aber man muss ihm doch sagen, dass Niemöller einer der wenigen war, die sich dann auch nach dem Krieg mit dieser ganzen Vorgeschichte der Kirche auch auseinandergesetzt hat. Also, dass die evangelische Kirche ein Sammelbecken war für antidemokratische Kräfte, die eben die Hitler-Diktatur begrüßt haben, die allermeisten Pfarrer. Ja, und selbst dort in dieser Zeit findet sich kein Wort der evangelischen Kirche, der bekennenden Kirche zur Verfolgung der Juden. Ja, durch die Nürnberger Rassegesetze sind nochmal 400.000 Menschen zusätzlich zu Nicht-Ariern erklärt worden. Und die Historiker können heute nicht sagen, was ist mit denen geworden, wie viele Menschen davon sind umgekommen. Wir wissen, dass es im Ghetto Theresienstadt eine evangelische Gemeinde gegeben hat im Untergrund. Die hatten nur keinen Pfarrer, ja, so 3.000. Und ja, und diese Gruppe, in Berlin waren es 30.000. Ne? Diese Gruppe wäre für die Nazis gar nicht ermittelbar gewesen. Und das hätten die gar nicht rausgekriegt, wenn nicht die Kirche Amtshilfe geleistet hätte. Ja, wenn sie nicht Einblick in die Kirchenbücher gewährt hätte. Die haben ja noch kircheneigene Institute zur Sittenforschung gehabt. Da wir haben in Berlin eins, Pfarrer Themel, ja, der hat da ganz stolz in der Zeitung gesagt, wir finden jeden Tag 2 Juden. Heute haben wir vor jeder Dorfkirche ein Denkmal, wo der gefallenen Kameraden in beiden Weltkriegen gedacht wird. Ja, aber an die eigenen Brüder und Schwestern, die man ausgeliefert hat, erinnert in der evangelischen Kirche keiner. Die christliche Taufe hat sie nicht geschützt. Ja, das hat in der evangelischen Kirche nicht interessiert. Das waren dann keine Deutschen mehr. Und ja, deshalb ist das eigentlich, das ist ein Witz, dass die evangelische Kirche, das behaupten die ja bis heute, dass die bekennende Kirche eine Widerstandsorganisation war. Im Dritten Reich gab es zwei zentrale Ereignisse. Das war zum einen der Krieg, der Zweite Weltkrieg, der von Deutschland ausging, und zum anderen die Ermordung der europäischen Juden. Und dann müsste man sagen, dass Widerstand muss heißen, dass man wenigstens gegen eines dieser beiden Ereignisse war. Ja? Also dass man entweder was für die Juden getan hat oder gegen den Krieg. Und beides ist nicht passiert. Ja? In der evangelischen Kirche haben wir 1938, dass die Pfarrer sich darum reißen, ihren Eid auf den Führer machen zu dürfen, ja, zum Führergeburtstag. Da war der 50. von den Klang. 9 von 10 Pfarrer haben den Treueeid auf Hitler geleistet. Ja, und das ist keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe. Da redet heute die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte. Das ist eine Schätzung von denen. Telegramm von Bischof August Maharens, das ist der Mitbegründer der Bekennenden Kirche, ein Telegramm vom 30. Juli 1941 an Adolf Hitler. Also ein Glückwunsch-Telegramm nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Ja, lese ich mal vor. Also muss ich zu sagen, Maharens war damals Chef des höchsten Gremiums in der Kirche, des geistlichen Vertrauensrates. Ja, der Reichsbischof war zu der Zeit entmachtet, den es mal eine Zeit lang gegeben hat, Ludwig Müller. Also Maharens war eigentlich die Nummer 1 in der Kirche, kann man so sagen. Der geistliche Vertrauensrat der deutschen evangelischen Kirche, erstmals seit Beginn des Entscheidungskampfes im Osten versammelt, versichert Ihnen, mein Führer, in diesen hinreißend bewegten Stunden aufs Neue die unwandelbare Treue und Einsatzbereitschaft der gesamten evangelischen Christenheit des Reiches. Sie haben, mein Führer, die bolschewistische Gefahr im eigenen Land gebannt und rufen nun unser Volk und die Völker Europas zum entscheidenden Waffengang gegen den Todfeind aller Ordnung und aller abendländisch-christlichen Kultur auf. Das deutsche Volk und mit ihm alle seine christlichen Glieder danken Ihnen für diese Ihre Tat. Dass sich die britische Politik nun auch offen des Bolschewismus als Helfershelfer gegen das Reich bedient, macht endgültig klar, dass es ihr nicht um das Christentum, sondern allein um die Vernichtung des deutschen Volkes geht. Der allmächtige Gott wolle Ihnen und unserem Volk beistehen, dass wir gegen den doppelten Feind den Sieg gewinnen, dem all unser Wollen und Handeln gelten muss. Die deutsche evangelische Kirche gedenkt in dieser Stunde der baltischen evangelischen Märtyrer vom Jahr 1918. Sie gedenkt des namenlosen Leids, das der Bolschewismus, wie er es den Völkern seines Machtbereichs zugefügt hat, so allen anderen Nationen bereiten wollte. Und sie ist mit allen ihren Gebeten bei Ihnen und bei unserem unvergleichlichen Soldaten, die nun mit so gewaltigen Schlägen daran gehen, den Pestherr zu beseitigen, damit in ganz Europa unter ihrer Führung eine neue Ordnung erstehe und aller inneren Zersetzung, aller Beschmutzung des Heiligsten, aller Schändung der Gewissensfreiheit ein Ende gemacht werde. Es ist jedes Jahr zum Führergeburtstag für Hitler gebetet worden. Sie haben den Überfall auf Polen gefeiert, den Überfall auf die Sowjetunion. Das ist sehr, sehr interessant in der evangelischen Literatur, in den Zeitungen dieser Jahre, wie unterschiedlich der Krieg mit England begangen wurde. Ja, den hat man ja wenigstens noch das Mensch sein gelassen. Hat man gesagt, das sind alles keine richtigen Protestanten, die hatten keinen Luther. Ja, das sind alles irgendwie so Halbkatholiken. Ja, aber als es dann gegen die Sowjetunion ging, das sind dann auch keine Menschen mehr. Das sind Untermenschen, die Bolschewisten. Ja. Da hat die Kirche so eine Schuld auf sich geladen. Und wenn man dann dieses lächerliche Stuttgarter Schuldbekenntnis liest, ja, was eigentlich, das sollte ja nicht bekannt werden, das war für die Ökumene im Oktober 1945, weil da wollten die Engländer, wollten was hören. Ja, Leute, ihr könnt jetzt hier nicht so tun, als ob nicht war. Also der Theologe Johannes Hamel, der hat 1999 in einem Interview gesagt, stellen Sie sich mal vor, Niemöller ist doch 45 fast der Einzige gewesen, der gefragt hat, wie können wir es nach der Beteiligung am Nationalsozialismus eigentlich noch wagen, das Evangelium in den Mund zu nehmen. Stuttgarter Schuldbekenntnis hat Niemöller den Satz durchgesetzt. Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Aber Dibelius hat dann hinzugefügt, Zitat, wir klagen an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Das kann man natürlich allzeit sagen. Ja? Die Masse auch der christlichen Wortführer hat doch gar nicht kapiert, dass es ein Wunder Gottes ist, dass sie überhaupt noch gewürdigt sind, zu predigen. Ja? Und dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis, worauf sie heute so stolz sind, es verleugnet ja eigentlich die Schuld. Also die Opfer werden gar nicht benannt, ne? Also die Juden. Zum Beispiel auch noch die Sinti und Roma. Und auch die Kommunisten. Otto Dibelius, 1933, Ende März, ist der Ernst Thälmann in der Haft besuchen gegangen. Ja, ist der zu ihm gelassen worden und hat dann anschließend im Radio in der Rede gesagt, das sind alles Schauermärchen, die Kommunisten, die werden doch nicht gefoltert. Ja, und das ist schon nachweislich, ist ja schon damals, also der KPD-Vorsitzende, ganz schlimm zugerichtet worden. Ja, aber ja, also dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, das suggeriert ja, dass man was getan hat, nur nicht genug. Und das stimmt ja eben nicht. Ja, sie sagen, wir haben nicht fröhlich genug gebetet und so. Das ist schon eigentlich so ein Skandal. Schon die bekennende Kirche in Barmen hat ja den Nationalsozialismus auf die Säkularisierung zurückgeführt. Ja? Hans Asmussen hält da den Hauptvortrag und der erklärt den Nationalsozialismus mit dem Sturm auf die Bastille. Also das macht also mit diesem Prozess der Säkularisierung, der damals angefangen hat, das macht die evangelische Kirche nach dem Krieg immer noch. Ja? Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass dann nach 1945 ja, da auf einmal entdeckt die Kirche ihr Herz für die Verfolgten und Entrechteten. Ja, für die verfolgten Nazis. Es gibt so viele Belege dafür, wenn man das Kirchenbuch, kirchliche Jahrbuch von 45 aufschlägt und bis 49, wo immer wieder die Kirche bei den Alliierten interveniert gegen die Siegerjustiz, ja, und für Kriegsverbrecher. Der württembergische Bischof Theophil Wohm, ja, bis 49 dann EKD-Ratsvorsitzender, der hat sich sogar für Angehörige der Waffen-SS hat er sich eingesetzt. Ja. Genau. Theophil Wurm, bis 1949 EKD-Ratsvorsitzender, beklagt in seinem letzten Amtsjahr das, Zitat, unselige Kollektivprinzip, das bei der Entnazifizierung zur Anwendung käme. Im Rundfunk kommentierte er, die Bestrafung erfolge nicht aufgrund begangener Vergehen oder Verbrechen, sondern aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe. Zitat, davon sind insbesondere Mitglieder der Waffen-SS-Formation betroffen. Zur gleichen Zeit erging an die alliierten Siegermächte ein Wort der EKD zur Kriegsgefangenen- und Internierten-Frage, in dem es hieß, Zitat, gebt die kriegsgefangenen Frauen und Männer zurück, sorgt für Freigabe der Internierten, lasst ab vom Sonderrecht gegen die Besiegten, beendet die Auslieferung von Kriegsgefangenen für Kriegsverbrecherprozesse. Dem nicht genug, verkündete Johannes Lilje, Bischof von Hannover und stellvertretender EKD-Ratsvorsitzender 1949, das Ende aller Aufarbeitung. Ja? Zitat, der Augenblick ist gekommen, mit der Liquidation unserer Vergangenheit zu einem wirklichen Abschluss zu kommen. Wir haben von Gott eine Frist bekommen für die Klärung unserer eigenen Vergangenheit. Nach menschlichem Urteil ist die Frist vorbei. Also das ist schon diese Vorstellung. Geschichte ist nie abgeschlossen. Ja, wer sowas sagt, dem ist immer zu misstrauen. Und ein Beispiel für diese fehlende Entnazifizierung. Ja, die Entnazifizierung in der Berlin-Brandenburgischen Kirche unter Bischof Dibelius war eine Farce. Deutlich wird dies am Fall des Berliner Propstes Walter Hoff. Er hat gelebt von 1890 bis 1970. Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand war der frühere Standartengeistliche der SA und Konsistorialrat in der Kirchenleitung der Mark Brandenburg im Krieg als Hauptmann an Massenerschießungen jüdischer Menschen beteiligt. In einem Brief vom 29. September 1943 bekannte Hoff gegenüber dem Berliner Oberkonsistorialrat Horst Fichtner, Zitat, dass sich in Sowjetrussland eine erhebliche Anzahl von Juden, nämlich viele Hunderte, habe liquidieren helfen. Ja. In der evangelischen Kirche war der Brief des Walter Hoff spätestens seit 1946 bekannt. Dennoch konzentrierte sich das Disziplinarverfahren gegen Hoff lediglich auf seine innerkirchlichen Verfehlungen als Amtsträger der deutschen Christen. Also das war diese Kirchenpartei da in den Synoden, diese Klerikalfaschisten. Ja. Hoffs Behauptung, er habe seine Beteiligung am Massenmord frei erfunden, um dem Misstrauen der NSDAP gegen seine Person etwas entgegenzusetzen, wurde von der Disziplinarkammer akzeptiert. Ja. Angeblich hatte Hoff den Überwachungsstellen des NS-Staates vortäuschen wollen, weiterhin loyal zu sein. Ergo, Walter Hoff war kein Kriegsverbrecher, ja, dessen Fall man der Justiz hätte übergeben müssen, sondern nur ein Pfarrer, der sich im geistlichen Bereich Verfehlungen hatte zu Schulden kommen lassen. Der Gedanke, dass es hier um ein reales Verbrechen gegangen sein könnte, blieb ein Tabu. Dibelius stirbt 1967 und da ist er schon seit einem Jahr nicht mehr im Amt als Bischof von Berlin-Brandenburg. IKD-Chef war er nur bis Anfang 61. Aber wir haben hier 1965, glaube ich 65 oder 66, noch eine Bücherverbrennung, eine christliche Bücherverbrennung. Also der ernste Schund hier, Günter Grass und so, ja, und Nabucco und so Bravo-Pin-Up-Bilder, die werden dann so junge Christen in Düsseldorf, die machen da ein Häufchen. Düsseldorf am Rheinufer ist das. Machen da eine super Verbrennung und alle sind da geschockt, war. Aber die Dibelius im Spiegel, der verteidigt das. Das sind mutige Christen. Ja. Also der hat bis an sein Lebensende hat er nicht dazugelernt. Und das ist so traurig, dass sie auch, sie verschweigen auch, sie kommen ja auch mit den wirklich positiven Sachen in ihrer Geschichte nicht klar. Also die evangelische Kirche ist wirklich, sie hat eine gestörte Identität. Ja, sie kann nicht wirklich sagen, wo sie herkommt. Ja, sie ist eigentlich, also sie ist kein geschichtsloses Wesen, aber ich lasse ausklingen mit einem alten jüdischen Sprichwort. Ne? Im Judentum ist Glaube und Erinnerung ist das eins. Ja? Und bei den Juden heißt es, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Das Vergessen wollen verlängert das Exil. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Amen. Amen. Heute Glaube, Arbeit, Feinderklärung. Die Entzauberung einer Lichtgestalt. Und natürlich ging es um keinen geringeren als Dr. Martin Luther, Stifter deutschen Glaubens, Moralist, Hassprediger. 2017 war ja bekanntlich das Lutherjahr, aber war der mutige Streiter für Gerechtigkeit, von dem staatlich protegierter Religionsunterricht wie auch deutsche Filmkunst noch heute erzählen, nicht doch nur ein gefährlicher Eiferer und Fanatiker? Wir haben etliche kritische Stimmen zum Lutherjahr gehört. In den letzten 50 Minuten einen Vortrag von Carsten Krampitz. Und zuvor, aus Interviews teilweise, Jörg Bergstedt, Andreas Fröse-Caro, Hartwig Hohnsbein, Benjamin Ortmeier, Ulrich Prehn, Maximilian Steinhaus und andere. Und damit verabschiedet sich Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Das war Sachzwang FM. Lieber Gott, lehre ihn nicht zu denken.